suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 27. Lektion 27. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près les pronoms personnels. Nous avons vu le nominatif. Ich, du, hien, sie, hat, mir, dir, sie. Le datif est mir, dir, him, hier, him, eis, ich, hinnen. Du gibst mir ein Buch. Ich gebe dir den Schlüssel, la clé. Wir fahren mit ihm am Auto. Dir schwätzt mit hier. Ich spiele mit ihm. Dir isst, vous mangez, mit Eis. Wir telefonieren nicht. Du gehst mit ihnen spazieren. L'accusatif est mich, dich, hin, sie, hat, eis, ich, sie. Du ist ein Buch für mich. Ich gesinn dich heute Abend. Wir treffen hier an der Stadt. Nous le rencontrons en ville. Ich höre sie ob quoi. Je les ramène à la guerre. Wir kennen hat Santa Joren. Nous la connaissons depuis des années. Die holt Eis mam Automat. Wir vergessen ihr nicht. Nous n'allons pas vous oublier. Wir werden schon eine halbe Stunde ob sie. Ça fait déjà une demi-heure qu'on les attend. Mais le luxembourgeois connaît aussi une forme plus faible du pronom personnel. Normalement, on établit l'identité de la personne de laquelle on veut parler, et une fois que cela est fait, on peut utiliser la forme plus faible. D'ailleurs, ces formes plus faibles sont utilisées toujours pour des choses, donc vous devez les apprendre de toute façon. Au nominatif, ich, du, hien, sie, hat, mir, dir, sie devient ich, de, un, ze, et, mar, dar, ze. Encore une fois, ich, de, un, ze, et, mar, dar, ze. Au datif, nous avons au lieu de mir, dir, him, hier, him, eis, ich, hinnen, mar, dar, or, eis, ich, un. Encore une fois, mar, dar, or, eis, ich, un. Pour l'accusatif, nous avons au lieu de mich, dich, hien, sie, hat, eis, ich, sie, mich, dich, un, ze, et, eis, ich, ze. Encore une fois, mich, dich, un, ze, et, eis, ich, ze. Prenons maintenant un exemple au nominatif. Mein Moni, mon oncle, wohnt an der Stadt. Hin hat ein großes Appartement mit einer flotter Terrasse. Owe sitzt denn auf der Terrasse und liest. Guckt nicht viel Television und geht frei ans Bett, weil morgens muss schon 6 Uhr aufstehen. Braucht eine Stunde bis auf der Abend. Il lui faut une heure pour aller au travail. Au datif, nous avons. Ich telefoniere dir den Abend. Wenn du Zeit hast, bringe ich dir das Buch lernst, von dem wir geschwärt haben. Du kannst mir dann auch dein Appartement weisen. Et à l'accusatif, nous avons. Wie geht es, Caroline? Oh, es geht ihm gut. Ich habe gestern Abend gesehen und habe mein Auto matt bis auf die Gär geholt. Aber wie geht es seinem Bruder? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand ihn nicht extra sympathisch und vermisse ihn nicht. Et il me manque pas. Si nous prenons tous les cas ensemble, nous obtenons. Moyen, wie geht es dir? Hi, ich habe ein Problem mit Brust. Oh, merci. Ich stelle sie direkt an ein Vers. Wo soll ich die Vers dann los stellen? Stell sie einfach auf den Tisch. Was kann ich für zu trinken bringen? Gib mir ein Sherry, wenn du willst. Ich habe kein Sherry am Haus, aber ich kann dir ein gutes Porto geben. So, hi, erzähl mal, was das Neues geht. Hast du den Jam schon lange nicht mehr gesehen? Doch, ich habe vor 2 Tagen begegnet. Er war 6 Wochen nach Spanien und er sah gut aus. Er hat richtig braun am Gesicht. Ich bin ihn mit dem Hohle gegangen und hat mir von seiner Vakanz erzählt. Ich hatte richtig Lust, auch nach Spanien zu fahren. Sollen wir zusammen fahren? Wenn ich aus der Kange?